Teil 8 des Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avai im Februar 2011. Teil 8. Verschiedene wirtschaftliche Bestimmungen. Artikel 31. Bestimmungen betreffend die Donau. Die Schifffahrt auf der Donau ist für die Angehörigen, die Handelsschiffe und die Waren aller Staaten auf Grundlage der Gleichstellung bezüglich der Hafen- und Schifffahrtsgebühren und der Bedingungen für die Handelsschifffahrt frei und offen. Vorstehendes findet keine Anwendung auf den Verkehr zwischen Häfen desselben Staates. Artikel 32. Transiterleichterungen. Paragraph 1. Österreich wird so weit wie möglich den Eisenbahntransitverkehr durch sein Staatsgebiet zu angemessenen Tarifen erleichtern und ist bereit, mit den Nachbarstaaten zu diesem Zwecke notwendige Gegenseitigkeitsabkommen abzuschließen. Paragraph 2. Die alliierten und assoziierten Mächte verpflichten sich, die Aufnahme von Bestimmungen zwecks Erleichterung des Transits und der Verbindungen ohne Zölle und sonstige Lasten zwischen Salzburg und Lofer, Salzburg, über den Reichenhallsteinpass und zwischen Scharnitz, Tirol und Ehrwald, Tirol, über Garmisch-Partenkirchen in die Regelung hinsichtlich Deutschlands zu unterstützen. Artikel 33. Anwendungsbereich. Die mit Vermögen der Vereinten Nationen in Österreich und allgemeine Wirtschaftsbeziehungen überschriebenen Artikel dieses Vertrages sind auf die alliierten und assoziierten Mächte und diejenigen der Vereinten Nationen anzuwenden, die diesen Status am 8. Mai 1945 hatten und deren diplomatische Beziehungen mit Deutschland im Zeitraum zwischen dem 1. September 1939 und 1. Jänner 1945 abgebrochen worden sind. Ende von Teil 8.